alten Sungen von Jesse kam die Art und hat ein Blümlein gebracht. Mitten im kalten Winter wohl zu der halben Nacht. Das Röslein, das ich meine, davon Jesaja sagt, hat uns gebracht alleine Marie, die reine Magd. Aus Gottes ewigem Rat hat sie ein Kind geboren, welches uns selig macht. Das Blümelein so kleine, das duftet uns so süß mit seinem hellen Scheine, vertreibt die Finsternis. War Mensch und wahrer Gott, hilft uns aus allem Leide, rettet von Sünd und Tod.